Es begann vor Jahrtausenden. Ein großer, heftiger und nicht endwollender Sturm zog auf. Er tötete alles, was sich in den Weg stellte. Menschen und Tiere starben qualvoll. Doch der Sturm legte sich wieder. Vor einigen Jahrzehnten trat dieser Sturm für ein paar Jahre noch einmal auf. Nachdem dieser Sturm vorbei war, hoffte die Bevölkerung der Erde, dass er nie wiederkehrt. Aber der Sturm ist zu einer Macht geworden und stärker als je zuvor. Und es wird keinen drin mehr geben.